Deutschlandfunk Kultur Interview. Im Bundestag wurde heute der Befreiung des KZ Auschwitz gedacht, vor 74 Jahren. Bis Ende 1944 waren in Auschwitz etwas mehr als 1 Million Menschen ermordet worden und die allermeisten eben deshalb, weil sie Juden waren. Saul Friedländer, Historiker und Autor, Shoah-Überlebender, hat den Deutschen durchaus ein Lob ausgesprochen in seiner Rede, aber er sprach den Bundestagsabgeordneten auch ins Gewissen. Dank seiner langjährigen Wandlung seit dem Krieg ist Deutschland eines der starken Bollwerke gegen die Gefahren geworden, die ich soeben erwähnt habe. Wir alle hoffen, dass Sie die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz und Inklusivität, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum für die wahre Demokratie zu kämpfen. Ja, Frau Bethnas, es ist also ein Lob, das Saul Friedländer da ausspricht. Dann sagt er aber, er hofft, dass weiterhin hier für die Demokratie gekämpft wird. Ist das eine Hoffnung, die Sie teilen oder auch ein Appell, den man so formulieren muss? Ja, es ist ein Appell, den man so formulieren muss. Und ich teile die Hoffnung, aber auch die Sorgen. Und der Teil der Rede, auf den er sich in diesem Ausschnitt bezog, war der, wo er davor warnte, dass sich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Autoritarismus ausbreitet, auch Nationalismus, Antisemitismus. Und er hat sehr deutlich gemacht, dass man schon jetzt auch darum kämpfen muss, dass das so bleibt. Und das ist ein wichtiger Appell, gar keine Frage. Ja, wir hören ihn nochmal. Antisemitismus ist nur eine der Geißeln, von denen jetzt eine Nation nach den anderen schleichend befallen wird. Der Fremdenhass, die Verlockung autoritärer Herrschaftspraktiken und insbesondere ein sich immer weiter verschärfender Nationalismus sind überall auf der Welt in besorgniserregender Weise auf dem Vormarsch. Ja, da spürt man tatsächlich Sorge. Nun ist er ein Shoah-Überlebender und kann diese Sorge nochmal so formulieren, dass das uns so sehr erreicht. Was wird passieren, wenn es keine Shoah-Überlebenden mehr gibt? Ja, dann wird der ganze Umgang mit der Erinnerungskultur noch fragiler, als er jetzt schon ist. Wir sehen ja die Tendenzen, die insbesondere rechte Kräfte haben, die Erinnerungskultur abzuräumen, wie das beispielsweise Herr Höcke möchte. Und wenn man diese Originalstimmen nicht mehr hat aus der Zeit, dann wird das natürlich nochmal was anderes. Und was so stark an dieser Rede war, dass er eben einen wirklich direkt hineingeholt hat in diese Zeit damals. Er zitiert aus Tagebüchern von Soldaten an der Ostfront. Da berichtete zum Beispiel jemand über den süßlichen Geruch, den er vernommen habe, dann Brandgeruch. Und dann habe ihm ein Polizist gesagt, das käme vom Krematorium. Und das so zu hören, zeigt einem nochmal das ganze Ausmaß auch dessen, was damals passiert ist. Und das erinnert an die Rede, die wiederum Götz Ali letzte Woche im Thüringer Landtag gehalten hat und wo er eben auch aus Tagebüchern zitierte, auch von einem Soldaten und berichtete darüber, wie dieser im Grunde ja passiv letztlich über den Massenmord im Grunde beigewohnt hat und auch als sich antisemitisch äußerte. Und das drückte Gustav Seibt, der Publizist, sehr gut auf meiner Facebook-Seite aus. Das bezog sich auf Alis Rede, gilt aber, finde ich, auch für Friedländer jetzt. Er sprach davon, es ist im Grunde so, dass das Gestern als das gerade Gewesene dargestellt wird. Und das mache so diese ungeheure und verstörende Nähe aus. Und ich glaube, genau das muss man machen. Und wenn es die Zeitzeugen irgendwann nicht mehr gibt, dann ist es wichtig, das auch in Form von Tonbandaufnahmen immer wieder zu machen. Ist natürlich die Frage. Man wird natürlich keine Tonbandaufnahme abspielen im Bundestag zu einem solchen Gedenktag. Das heißt, mal gucken, wie das dann tatsächlich ablaufen wird. Wir haben jetzt einige Reden erlebt im Umfeld dieses 27. Januar, eben Tag der Befreiung von Auschwitz. Götz Ali haben Sie erwähnt, am Freitag im Thüringer Landtag. Wenn Sie diese beiden Reden direkt vergleichen, Saul Friedländer und Götz Ali, was erkennen Sie da? Ich erkenne eine ungeheure präzise Darstellung und auch Darstellung der Einzelheiten dessen, was damals an Gräueltaten an den Juden passiert ist. Und das, denke ich eben, muss man auch bringen, damit das ist viel, viel wirkungsvoller als nur allgemein von der Erinnerung oder dem Gedenken zu sprechen. Man muss es sehr plastisch machen, so grauenvoll es auch ist, aber gerade um eben auch neuen nachfolgenden Generationen wirklich wieder deutlich zu machen, was damals eigentlich passiert ist. Und Ali hat noch darüber hinaus auch darauf hingewiesen, man solle nicht vorschnell immer so tun, als seien das nur die anderen gewesen, sondern nochmal sehr deutlich gemacht, wie sehr ja diese Ideologie und dieser NS-Hass auch, wie sehr das in der Bevölkerung verbreitet war. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Appell, davor zu warnen, dass sowas durchaus natürlich auch, vielleicht nicht in dieser Form, aber an sich auch völkisches Denken natürlich sich auch wieder eine Renaissance erleben kann.